Abschnitt 7 von Akademische Gedichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Akademische Gedichte von Johann Philipp Lorenz Wittow. Abschnitt 7. Der große königliche Friede zu Hubertusburg. Hamm im März 1763. Erquälter Friede sei willkommen, du feierwertes Erdengut, du Funke, langsam angeklommen, auf einmal hohe Sonnenglut, du flohest in die weite Ferne, unsichtbar über alle Sterne, Europa zagte, hoffte kaum, und hoffte nichts als deinen Samen, ins Land und in die Höhe kamen, noch gestern Sprosse, heute Baum. Ich wünschte lieber nie zu leben, als nicht von Dankbegierde voll, am Gaumen mag die Zunge kleben, wenn sie nicht heute reden soll, von arger Leute Sklavenketten, ein Volk, dem Wahrheit schmeckte retten, für schläfrige Gleichgültigkeit, das wäre Gotte zuzumuten, veredelt Undank, wo die Guten, und welcher Dank, der nicht erfreut. Du fliehe, Kaltsinn, unsere Mauren, und aller Harm erscheine klein, der Gutgesinnte dürfte trauren, nicht Opfer Dank und Wonne sein? Die wilder Meere Totengrüften, nur mit genauer Not entschifften, erstarrt vor allem Weh und Ach, bemerken schaudernd noch die Wellen, die sich zur Alpenhöhe schwellen, so sehen wir dem Kriege nach. Die Frieden müssen Jahre währen, bevor ihr ganzer Wert erfreut, den eilen Tage zu verheeren, sobald die Taktik Not entbeut, die Werke von Olympiaden, das Zeugen nass beweinte Schaden, zerstörte manchmal eine Nacht, wie viele warf die kleinste Stunde, und das auf lebenslang zugrunde, und Bitten wurden ausgelacht. Verscheucht der Dank nicht alle Klagen? Er schreite vorwärts, nie zurück, doch nein, das Maß für alte Plagen ist Maß auch für das neue Glück. Das erste Heil für die Befreiten sind vorige Mühseligkeiten, und Wonne jauchzt um ihre Brust. Sie schlängelnd geht der Weg zu Freuden, hier um den Kirchhof alter Leiden, dort um die Wiege junger Lust. Nach Grade muß die Lust entstehen, auf einmal ist die Plage tot, so bitter Freuden untergehen, so lieblich schmeckt erlittene Not. Nicht wild den Frieden zu verprahlen, ihn hell und richtig auszumalen, sei Not das reiche Gegenbild. Entkräften Lust die Plaudereien, so macht die Wahrheit sie gedeihen, und Segen flieht, wo Lüge gilt. Es hatte schon so manche Nächte der Neid nur elend ausgedacht, ihm nährten künftige Gefechte den Jammer, der ihm Freude macht. Und durch Ahitopelsche Tücke begriff er, wie man unterdrücke, und nahm auch gute Seelen ein. Sein Antrag war zu fein erlogen, Beweise trüglich abgewogen, und Zweifel mußte Sünde sein. Die reich gekrönte Kronenwerte, geliebte, höchst verehrte Frau, die nie sich für den Hass erklärte, gesetzt und nur auf Güte schlau, gewann durch schön verlarvte Ränke, durch aufgestutzte Schulgezänke, der allgemein beliebte Neid, so wurden gegen süße Frieden nur für den bitteren Krieg entschieden, und allen Gaumen schmeckte Streit. Die Macht versteht Gewalt zu rächen, der Neid ist heimlich Ungemach, die Großen frei von ihm zu sprechen, dazu sind Burg und Heer zu schwach. Den Untergang des Adlerfürsten, wie Füchse, ja, so schlau zu dürsten, das war die stille Raserei. Sie hat den Koller ausgeblutet und uns nicht weiter abgemutet, zu glauben, dass sie Größe sei. Die Freiheit, gut und schön zu denken, das so Gedachte frei zu tun und ohne sich um Banne kränken, bei reiner Wahrheit auszuruhen, die sollten uns die Feinde rauben und unters Joch vom Aberglauben so freigestreckte Hälse ziehen. Wir fanden Rettung am Altare, den König Lorbeer um die Haare, und unser Treiber musste fliehen. Die Kriege brechen in die Fluren, wenn Laster das Panier erhöhen, wenn allzu viele Kreaturen einander sich im Wege gehen, wenn große Weltveränderungen durch Kriege mehrenteils erzwungen noch scheu vor unserem Tore stehen, wenn Schläfer in die Länge jähen, wenn Sitten sich zum Tausche sehnen, dann muß der Mensch zu Felde gehen. So war der Welt die Fehde nötig, das Nötige bekömmt sie bar, Europa fand der Krieg erbötig, der nun ein Teil der Künste war. Die Kunst, wie man die Leute drücke, besaß von Sforcia die Tücke, von Bracci dreisten Ungestüm. Die Siege wurden abgemessen, des Königs Geist dabei vergessen, und Sieg und Ehre blieben ihm. Dem Neide sand bewährte Krieger, wer nicht, und alle Hülfe nach. Er war in seinem Hasse Sieger, in dem nun Friedrich erlag. Er lag, er griff zum Kampfe fertig, nur einzig, nicht allgegenwärtig, ihn schnell wie Gottes Wetter an. Sie trocknen dort die Siegerrümpfe, des Königs Ruhm und ihre Schimpfe, sind gleich und beide dargetan. Die Trau, die Sau, die Donau setzten, wie Fluten ihre Scharen ab, die nur das Schwert zum Siege wetzten, das ihnen Mut und Treue gab. Wie, wenn auf allen Apenninen der Sonne Glut in Schnee zerschienen, ein einzig Meer die Weite deckt, so sahen sich wie viele Städte durch Flintenspieße, Bajonette von fern ein Waffenmeer erschreckt. Der bessern Wahrheit tapfere Freunde, Gustava altem Ruhme treu, auch diese wurden arge Feinde und stritten gierig ohne Scheu. Und andere Fürsten in die Wette, dass nichts des Königs Sache rette, empfanden eigenes Beste kaum. Erpressten froh sich ihre Leute und wählten nie verdiente Beute, und Wahl und Beute waren Traum. Wie lagen sie nicht angebunden? Ihr Kerker war das offene Feld, da haben sie genug empfunden, wie recht der Macht die Waage hält. Sie wollten höhnisch Siege spielen, Prinz Heinrich ihren Mut zu kühlen, der Held, von Adlerblute voll, er trieb wie klug, wie hoch erfahren, marzellisch trieb er sie zu paaren, und fehlerfreies Lob erscholl. Der Muntre, dem der Scherze Wonne, wie Sieg und Ehre wohlgefällt, dem leichte Pflege, milde Sonne, so sinnlich alle Triebe stellt, erkor die Lust am Opfertode, der Preußen sich als eine Mode, die stets ihn wie Gesetze band, in Eisen eingehüllte Reiter, umblitzten leicht gefüßte Streiter, und alle jagte Ferdinand. Sie flohen, aber ihre Sorgen erstickten nahe Freude nie, zum längsten, oft der dritte Morgen, versah auf neue Kämpfe sie, sie sungen sich auf Ehrenwegen, dem Helden Wolken gleich entgegen, der war der andere Ferdinand, der Erbprinz kam sie vorzunehmen, sein Streiten war für sie beschämen, ihn loben war für sie Verstand. Noch weiter, von der Ra gebieten, wo die Soldaten Felsen sind, erschien Bellonens Volk die Sküden, unendlich tapfer treu geschwind, da gab es asiatische Schlachten, die Meilenlands zum Grabe machten, der König siegte königlich, doch mehr als Scipionische Siege erneuerten ihm alle Kriege, besiegte flohen, Friede wich. Verdientem Ruhme nie gewogen und arg, sobald ihn Ehre pries, hat nie die Lüge so gelogen, als da der König Größe wies. Der Neid ihr Mägler hieß sie wagen, sein Lob erbittert zu benagen, sie, die nur after Rede nährt, erlangten beide volle Gnüge, und das in Wahrheit ohne Lüge, der Neid ist nur der Lüge wert. Was durfte wohl dem Hasse fehlen, dass nur auch ferne Hülfe schien? Den Zehnten kamen Mönche zählen und beteten mit Macht für ihn. Der durch pontifikale Segen behutsam eingeweihte Degen versprach gewiss am Ende Sieg. Auch dieses Schwert ist abgekehret, dies, wenn es nichts bewiese, lehret, die Vorsicht Gottes führe Krieg. Hier kann die florentinsche Lehre die klärste Meisterprobe sehen, hier fordern Glaube, Nutzen, Ehre, dass einem alle widerstehen, wie die sich als Thyese hassten, so traulich einen Neid umfassten. Und alles atmete Tumult, gewiss die List war auserwählet, so kläglich hat sie nie gefehlet, das sei der argen Zwecke Schuld. Zu frech auf Adriatische Fluten, Venedig traf dasselbe los, da gingen manche Heere bluten, umsonst so grimmig und so groß. Es mußten vier, und welche Kronen, sich mit geheimer Reue lohnen und fern von ihrem Ruhme fliehen. Hier stand die List der Macht entgegen, allein der friederische Degen, und segnend blickte Gott auf ihn. In den geheimen Oberwelten, wo Beifall Tugenden erheischt, wo keine Staatssysteme gelten und nie Betrug die Waage täuscht, da lag ein Buch des Königs Plagen, von seinem Engel aufgeschlagen, und Gott und Cherub sahen die Not. Mir, sagte Gott, ist Herrschen eigen, ein Engel musste niedersteigen, und sein Gefährte war der Tod. Nun dachten die Cherubenscharen, des Königs Ende wäre da, Sie sahen tausende Gefahren, auch dunkle, die kein Mensch ersah. Allein der Würgebote zeigte, als er die Menschenwelt erreichte, dem Tode Preußens Feindin an. Hier, sprach er, treffe, die so hasste. Er schlug und Tomiris erblasste, und Berge wurden ebne Bahn. Des Janus Tempel stand noch offen, um ganzer 7 Jahre weh. Ach, alles heult herzugeloffen, um Frieden und Ermattete. Wir mussten nicht die Kräfte mangeln, in die vom Roste trägen Angeln, nur eine Türe beizuziehen. Da kömmt er sind was Ungemeines, und heißt des schwersten Toren eines, auf seine Riegel anzufliehen. Da kömmt der größte Feind auf Erden, der große königliche Freund, den Feinden Zentnerlast zu werden, die noch die Not nicht müde weint. Er spricht nur recht geziemte Kronen und spricht von Menschen zu verschonen und spricht, er sei der Sünde satt und spricht und wird sofort Exempel und baut der Freundschaft Ehrentempel und Schwindel macht die Rache matt. Wie nun, der lauter Flüche hauchte, der Grimme hat sich so verlor, wo der Altar die Feder rauchte, da stieg die Zärtlichkeit empor. Das Unrecht wurde lang umlogen, wie Klarheit auf die Regenbogen, nun frei gesehen und erkannt. Nun wurde große Lüge müde, die größere traf der edle Friede, der keinem Feinde Grenze wand. Mir wurde, wenn du Wehe klagen, der mürben Zuversicht entsprangst, in den so langen Elendstagen, unendlich um den König Angst. Dann wies mir eine stille Zehre, hier Tag, als wenn es Hilfe wäre, da Mitternacht wie Zweifelmut. Die Hoffnung auf den Gott der Erden begann und oft ein Tand zu werden, durchgängig Ebbe, keine Flut. Nicht offen für so finstere Grillen und nie beklemmt und immer er, anstatt in Kram sich einzuhüllen, so zog er auf den Feind einher. Er, um und um in Angstgedränge, verfolgte richtig seine Gänge, der ungebeugte Friedrich. Sein erster Freund beginnt zu wanken, er schickt ihm Kraft in die Gedanken, sich selber Mut und Stärke sich. So sah man sonst die Sichelwagen, mit Panzerhelden unverrückt, zerschneidend in die Feinde jagen und alle Prahlerei zerstückt. So fuhr er räumend in die Heere, nicht anders er, wie starke Speere, in sie, wie schwache Hindernis, so können Blitze durchgelangen, so schnell er bergische Verlangen herkulisch auseinanderriss. Wer ist, der jeden Sieg entwerfe, doch drei verkennte die Natur, du, Zorndorf, sprich wie seine Schärfe, durch 30.000 Köpfe fuhr. Bei Rosbach schien das hellste Zeichen, als er die Kraft von zweien Reichen so schnell wie Hagel Früchte schlug, und 40.000 tapfere Leute ergriff er, eine schnelle Beute, als ihn sein Gaul nach Lissa trug. Da, zeichnet, nehmt euch alle Farben, nun schildert mir den König ab, das Tun, wie Helden Kraft erwarben, ist das nicht, was ihm Kräfte gab? Nur ihm allein erteilte Stärke, bewähren ungemeine Werke, Poeten dichten ihn so kühn, genug, ihn hat sich Gott ersehen und hieß ihm fest wie Berge stehen und schuf ihn groß und wirkt durch ihn. Noch war so lange Reiche standen, beinahe nun 6.000 Jahr, ein solcher König nie vorhanden, der so sich Kraft und Lehre war. Er nahm die größten Eigenschaften, die nun zerstreut an Größe haften, zusammen in sein Wesen ein. Ich, wär ich fähig, ihn zu malen, so müssten seine Werke strahlen, er Sonne, wie entzückte sein. Wir wollen Gottes Milde loben, der ihn der Bitte wiedergibt, bewährt, befestigt, hoch erhoben, so liebenswürdig wie geliebt, die Heil und Ehr, dir, o König, der größte Dank ist noch zu wenig, verstummt umschwebt die Treue dich. Das Wort so lieb im Adlerreiche, dass ihm kein Menschenname gleiche, ist Friedrich, ist Friedrich. Nun steht das große Werk am Ende, es flieht der Krieg, der Friede siegt. Du, Demut, küsse seine Hände, so dankbegierig wie vergnügt. Auf, lasst uns über 60 Meilen mit Pflichten ihm entgegeneilen und in Gedanken um ihn sein. Uns wohl, wenn immer treue Dächte, gefügt sind alle seine Rechte und seine Monarchie gedeihen. Dich wollen wir und Gott erhöhen, dass er dich schütze, du verschonst und dich für mehrere Trophäen mit unserem Danke wie belohnst. Du gibst der Welt die Ruhe wieder, dies Lob durchtönt der seine Lieder, das du zum Eigentume hast, durch Siege stark und ihren Segen und allen Feinden überlegen, verdienst und schaffst du gute Rast. Wir leben auf für neue Kräfte, Er labt durch Frieden rechte Mut, die tun für jegliche Geschäfte, was Sonn und Tau der Pflanze tut. Nun blühen durch ehrliche Gewinste, gedüngt von Neuem auf die Künste, da jetzt die Plagekunst entweicht. Nun wird sie wohl durchaus zu Spotte, so manche Pranger Werte rotte, in Reue, die der Hohn erreicht. Wie vielen Unglückseligkeiten ist alle Tyrannie verrückt? Nun brauchen sie nicht mehr zu streiten, die Tapfern, die Ruh erquickt. Ich sah sie Frost und Hitze tragen. Was konnt ich? Ängstlich sie beklagen? Das konnt ich mürb um ihre Pein. Ich weihte manchem bange Triebe für ihrer viele warme Liebe, und ihrer waren viele mein. Wie stammelten nicht alle Rechte, und Wahrheit wurde Schuldgeplär, rechtschaffene Leute, niedre Knechte und mancher Lutherbube Herr. Auch Dumme, die Billette schrieben, vermochten Edle zu betrüben, und armer Not war ihre Lust. Wer nutzte schneller fremde Qualen, geschriebene Soldatenzahlen, verglich ich Dolchen um die Brust. Nicht mehr ein Spiel für harte Krieger, verkennen wir Tyrannen euch, aus Menschen macht die Fehde Tiger, die Tiger Menschenfriede gleich. Bestürzung war die mehrste Wehre, wenn, lächerlich für seine Heere, so herrisch oft der Feige tat, wenn sittenleere Korribanten nun weiter keine Rechte kannten, dem Übel weiß der Friede Rat. Sie fliegen hoch die Lasterberge, so sank der Tugenden Altar, es wurden Ehrenleute Zwerge, und schlauer Geiz ein Riese gar. Wie missen wir so viele Sitten, wie floh das Mitleid unsere Mitten, wo blieben Güte, treue Zucht, wie manche Zierze fett vom Schwerte und mehr ulyssische Gefährte, nun wird auch Tugend aufgesucht. Zwar Laster find an jedem Orte und Tugend nirgends ebne Bahn, das Volk der Rhone schminkt die Worte und preist den Tugendzucker an. Doch seine Tugend hegt von innen das grundverderblichste Beginnen und ist nur in der Larve schön. So lernten hurtig deutsche Nymphen die Pflichten artig zu beschimpfen und fein dem Tande nachzugehen. Man sah die Gottesdienste schlafen, der faule Wecker jähnte laut, als wäre mit der Rache Strafen der förmlichste Vergleich erbaut. Im Tempel, wo wir Lehre priesen, drauf Kämmerbude der Kommissen, beliebt nun Wahrheit auszuruhen. So ruhig würmchen Paar bei Paaren, in Helmen, die voll Blute waren, der Freude was zugute tun. Nichtswürdige die Spreu verschluckten, und Wasser war ihr Ehrenwein, um die mit Achseln fromme zuckten, die wurden groß und große klein. Gewohnt, den Wolkentau zu trinken, die höchste Zeder musste sinken, und Üsop wuchs wie Zedern an, Verruchte gingen ohne Bande, und manche redliche zu Schande, auch diese Qual ist abgetan. Nun stürmt das raue Weh vorüber, der heißen Unzufriedenheit, das allerärgste Geisterfieber, dem Einsicht matte Hülfe leid. Wer zählt noch alle bangen Stunden, o Not, die Dumme nicht empfunden, und tödlich schwache Leute traf. Nun fliehen Habhüten gleiche Sorgen, erheitert tragen unsere Morgen, und ruhig ist der leichte Schlaf. Die Syphilis, die Gold die Fülle, aus Westen nach Europa ging, von der die spanische Räubergrille für Mördereien Gift empfing. Die Schnöde hat in unsere Fluren nur zwar geheim getretene Spuren, doch die vielfältig eingedrückt. Hier nie wie Bürger eingenommen, begann sie schmeichelnd aufzukommen, vom Frieden ihre Kraft entrückt. Wir sehen ihn rasch auf sanfte Freuden, durch das sonst öde Zeltenland, den Überrest der Herde weiden, von ihren Ängsten abgespannt. Was war ihm sonst dem Eigner eigen, als Raub zu dulden und zu schweigen, und beide sklavisch allsofort? Nun dürfen reiche Leute sprechen, hier will ich selber Früchte brechen und lasse die für Arme dort. Uns tat durch ekle Schwätzereien so mancher Krieger und wie weh, der laute Stolz, der konnte schreien, so schreien Matrosen in der See. Den Franzmann lockt die muntre Jugend, noch wohl auf Kunst und kleine Tugend, er reift und schweigen beide still. Dann will auch er und alle lehren, da muß man sich zur Schande hören, itzt höre Schwätzer, wer sie will. Euch segne man, euch alle beide, entbundener Landmann und du Pferd, so sehr um Nutzen, Ehre, Freude, der allgemeinen Güte wert. Ich staunte sie wie Fabelschlangen, wie Reben, Ulmen euch umfangen, die Sklaverei, du Marterblick, der Wonne Feind, der Geiz den Armen, empfand ich Anmut im Erbarmen und itzt in eurem Glücke Glück. Auch er bedarf nicht mehr zu heucheln, der falsche Fromme, der entlief, als unser Nachbar nur um Eicheln gen Himmel statt der Brote rief. den speist, der sich Gewinn erschielte, sobald der Krieg das Feld umwühlte. Nun kam das sonst so volle Haus und skäust dagegen auf die Felder, auf noch nicht ganz entbäumte Wälder, der Segen, welch ein Füllhorn aus. Der Angst für forschende Gedanken, die Scharten in Kopien ist, auch dieser setzt der Friede Schranken, ein Heil, das Einsicht nur ermisst. Als Zeus uns donnerschwangere Drachen, die schrecklich den Olymp umwachen, vor zugesperrte Tore trieb, da musste Kraft und Schwäche leiden, und Einfalt war wie zu beneiden, und Schalkheit hatte Weine lieb. Du warst, wie lieblich anzusehen, wie schön, o Konde, warst du nicht? Doch deine lauten Feuerhöhen entmenschen uns dein Angesicht. Das ist was Höllisches auf Erden, wenn Menschen Höllenbrände werden, sich aller Menschheit unbewusst. O du weh, schrecklich nur zu nennen, bemüht, uns alle zu verbrennen, dir neite Nero deine Lust. Doch weg, erlittene Grausamkeiten, der König unterstützt sie nicht und hält, die Folgen abzuleiden, für eine königliche Pflicht. Gebrauchen heißt nur zu besitzen, uns lasst ihm gleich die Tage nützen, nur höchstens so der Ruhe wert. Er brachte kaum den Bund zustande, da schon sein Geist durch alle Lande mit väterlicher Sorge fährt. O lasst uns herzig wie die Guten ein hohes Alter ihm erflehen und nicht noch ärgern Ahndungsruten, durch nötes Tun im Wege gehen. Was hat nicht er und wie gelitten um unsere lasterhafte Sitten? Noch hatten wir's vor ihm wie gut, der Atlas er für unsere Zeiten, der eine Welt von Ängstlichkeiten auf seine Heldenschulter lud. Die Feier soll ein Hymne schließen, dir, Gott und Herr in Ewigkeit, dir lege sich der Dank zu Füßen, da deine Huld und Ruhe beut. Die Ruhe, die wir zu verdienen und selber ohne Würde schienen, und wie so leer an Würde dir, vom Danke soll das Herz entglimmen und er die ganze Seele stimmen, uns künftig Ehre, lehre hier. Der Leichtsinn, der mit Hundezähnen anständige Gesetze nagt, verdamme das im eigene Jähen, womit er allem Dank entsagt. Altäre lass die frohen Erden und deine Priester fromme werden und opferweise Güter sein. So wird sich Recht und Treue zeigen, die garstige Schikane schweigen und Priesterfreude prophezeien. Dem Könige bereite Wonne, Vergelter, der ihn überlud, ihm bleibe Schild, ihm werde Sonne, ihm werde Lohn, ihm bleibe Mut. Entwaffne sorgend ihm die Seuchen, die wie die Pest sein Heil umschleichen, und Anmut decke seine Brust. Er sei so, wie dem Besten allen, auch sich das hellste Wohlgefallen, der Erde Beispiel deine Lust. Ende von Abschnitt 7.